Zur Lage im Kaukasus Informationen von Eduard Neumeier. Allenthalben mag man Erleichterung darauf empfinden, dass im transkaukasischen Drama zum ersten Male verfeindete Seiten miteinander gesprochen haben, auch wenn unverändert geschossen wird. Vor Zuversicht muss man dennoch warnen. Nicht so sehr deswegen, weil es nur um ein Gespräch ging, das die angespannte Lage an der Grenze zwischen Armenien und dem aserbaidschanischen Teil Nachitschewan entspannen soll. Vielmehr muss man auf die geringe Kompetenz der Gesprächspartner verweisen und noch mehr darauf, dass die von ihnen vertretenen Organe praktisch kaum noch Autorität besitzen, jedenfalls keine Wirkung auf die verbitterten Völker Armeniens des Aserbaidschans versprechen. Getroffen haben sich die stellvertretenden Regierungschefs von Armenien und Aserbaidschan mit dem ersten Sekretär der Kommunistischen Partei Nachitschewan. Selbst diese drei, die eigentlich durch ihre gemeinsame Zugehörigkeit zur Partei der Internationalisten und durch die gemeinsame Herrschaftssprache verbunden sein sollten, vermochten sich nicht zu verständigen. Selbst die kleine Entspannung an der Grenze nach Nachitschewan, das durch Armenien völlig von seinem Mutterland Aserbaidschan abgeschnitten ist und somit für die Armenier das ist, was Bergkarabach für die Aserbaidschaner, nämlich ein Faustpfand, ist nicht zu erwarten. Denn die Kämpfe werden nicht von regulären Armeen, sondern von bewaffneten Bürgern ausgetragen, mögen sie sich nennen, wie sie wollen. Dass diese Kontakte wenig versprechen, mag noch nicht einmal am bösen Willen der Beteiligten liegen. Es ist die Situation heillos verfahren. Der Hass der Aserbaidschaner auf die Armenier und nun die gesteigerte Abneigung der Aserbaidschaner gegen die Zentralmacht in Moskau begrenzen die Chancen der Vernunft. Es wird heftiger als zuvor gekämpft, verlautete heute, und wieder sind Tote bekannt geworden, als ein Transport mit den mobilisierten Einheiten im Bergland von Karabach unterwegs war. Der Konflikt ist längst umgeschlagen, jedenfalls seitens der Aserbaidschaner. Das ist durch die heute bestätigte Nachricht bewiesen, der aserbaidschanische oberste Sowjet verlange ultimativ den sofortigen Abzug der nach Baku entsandten Einheiten, andernfalls Aserbaidschan aus der Sowjetunion austreten werde. Der ultimative Charakter wird gemildert, weil ein Datum fehlt. Doch gravierender ist das Spiel mit dem Austritt. Es wird nicht mehr länger nur ein theoretischer Vorbehalt bleiben, sondern kann nun im Süden schneller realisiert werden als vielleicht im Baltikum, wo dieser Schritt, so scheint es jedenfalls, mit kühlem Bedacht und Schritt für Schritt vorbereitet wird. Soweit Eduard Neumeier in Moskau. Vor einer ähnlich ungewissen Zukunft wie die sowjetischen Kommunisten stehen deren Glaubensbrüder in Jugoslawien. Auch in dem Balkanstaat stehen sich Minderheiten gegenüber, offenbar unversöhnlich und bereit, einander auch mit Gewalt zu bekämpfen. Ein Sonderparteitag des Bundes der Kommunisten sollte eine gemeinsame Strategie der noch immer mit Monopolanspruch herrschenden Partei ausarbeiten. Heraus kam faktisch die Spaltung. Aus Belgrad meldet sich Georg von Hübenet. Die Fortsetzung des 14. Sonderparteitages des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens nach dem Auszug des slowenischen Kommunisten ist heute früh auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Damit hatte BKJ, der aus seiner Sonderrolle innerhalb der kommunistischen Bewegung immer besonders stolz war, auch seine eigene Revolution. Nach der fast 50-jährigen Alleinherrschaft hat er sich selbst um die politische Macht gebracht. Die mit der Arbeit des BKJ unzufriedenen Bürger brauchten nicht einmal in Aktion zu treten, wie dies in anderen sozialistischen Staaten Ost- und Südosteuropas geschieht. Nach dem Auszug des slowenischen Kommunisten aus dem Sonderparteitag wird Jugoslawien sicher nicht mehr zu den politischen Führungsstrukturen zurückkehren können, die es noch gestern gegeben hatte. Mit ihrem Verlassen des Parteitages haben nämlich die slowenischen Kommunisten Voraussetzungen für föderative Führungsstrukturen geschaffen, auch wenn sie erst später bestätigt werden. Die slowenischen Kommunisten schicken sich außerdem an, am 2. Februar den Namen ihrer Partei zu ändern. Fügt man noch hinzu, dass Slowenien seit dem letzten Herbst auch über eine neue Verfassung verfügt, die Sloweniens staatliche Unabhängigkeit vom Bund betont, dann kann Jugoslawiens staatliche wie politische Zukunft nur in einer Konföderation der Teilrepubliken liegen. Unter diesem Minimum werden die Slowenen sicher nicht bereit sein, ihre Mitwirkung an dem unterbrochenen Parteitag in 20 Tagen in Aussicht zu stellen. Diese Entwicklung bedeutet keinen Zerfall Jugoslawiens, sondern eher der mühsame Beginn eines mehr demokratischen Weges nach Europa und zu neuen politischen Erkenntnissen der jugoslawischen Führung. Sie wird sich aus ihrem behäbigen Agoniezustand befreien müssen, da Bewegung in jugoslawischer Innenpolitik gekommen ist. Doch hat Jugoslawien seinem Ministerpräsidenten Ante Markovic zu verdanken, dass auch nach dem eingetretenen Debakel des BKJ politische wie ökonomische Reformen nicht zu erliegen brauchen. in der vorausschauenden Erkenntnis, dass der BKJ auch nach diesem Parteitag, wie so oft zuvor, nicht in der Lage sein wird, über seinen eigenen Schatten zu springen und aktuelle Probleme anzupacken, beantragte nämlich Markovic unmittelbar von dem Parteitag 11 verschiedene Verfassungsänderungen, die den Fortgang der Reformen ermöglichen müssten. Markovic nutzte somit als erster Politiker die Chance, um die führungslose Partei von der politischen Bühne auf der Regierungsebene zumindest zu verdrängen. Nicht mehr. Ab heute heißt die Devise Angriff und nochmal Angriff. Klar, dass Bundesinnenminister Schäuble, CDU, zögert. Politisch bringt die Einstufung der Republikaner als verfassungsfeindlich für CDU und CSU eher Risiken als Vorteile. Der Demagoge Schönhuber könnte als Märtyrer noch attraktiver sein. Und in den Unionsparteien weiß heute noch niemand, ob sie nach einer der zahlreichen Wahlen dieses Jahres nicht doch auf die Republikaner angewiesen sein werden. Die Vergangenheitsbewältigung in der DDR ist also in Gang. Dennoch hält sich hartnäckig das Gerücht, dass das Hauptinstrument der üblen Vergangenheit, der Staatssicherheitsdienst, immer noch aktiv sei. Bürgerkomitees gehen demnach, der Runde Tisch befasst sich mit dieser Frage. In Leipzig hat der dortige Runde Tisch die Auflösung des Stasi unter die Lupe genommen. Dabei traten einige Probleme zutage. Uwe Eckert-Böttger hat die Arbeit des Ausschusses beobachtet. Hier sein Bericht. Was wird aus unseren Kundschaftern? Mit dieser Frage überraschte Oberst Brüning vom ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit heute in Leipzig den runden Tisch. Und dann schilderte er seine offenbar ganz persönlichen Probleme. Denn offiziell gibt es weder Stasi noch Nazi noch sonstige Nachfolgeinstitution für das ebenso gehasste wie gefürchtete Schild und Schwert der alten Staatspartei SED. Also dürfte es eigentlich auch keine Spione mehr geben. Und eben das bedauert Oberst Brüning. Immerhin aber beugt sich jetzt auch dieser Aufklärungsoffizier dem Votum der Regierung und löst schrittweise die Bande zwischen Zentrale und Speern beim Klassenfeind. Allerdings unkontrolliert und eben da liegt das Problem. Brüning forderte menschliche Verantwortung gegenüber unseren Kundschaftern. Bedauernd ergänzt durch den Hinweis, diese Potenz lasse sich nach dem 6. Mai nicht mehr erschließen. Ob das wirklich so ist, muss nach diesem Auftritt allerdings bezweifelt werden. Immerhin, der Wille zur vollständigen Auflösung der Staatssicherheit ist vorhanden. Der runde Tisch will die Arbeit voranbringen, das Bürgerkomitee, das die alte Stasi-Bezirkszentrale seit dem 4. Dezember besetzt hat und jetzt in Sicherheitspartnerschaft gemeinsam mit der Volkspolizei kontrolliert, drängt den Regierungsbeauftragten zum Handeln. Dennoch geht es nur schleppend voran. Auch nach dem heutigen Zwischenbericht bleiben Zweifel. So sind längst noch nicht alle konspirativen Wohnungen bekannt und das führt hier vor Ort zu anhaltenden Spekulationen über Lauschangriffe auf die Bürger. Es wäre allerdings falsch, daraus eine akute Gefahr für die Reorganisation der alten Macht abzuleiten. Man setzt vielmehr darauf, die ehemaligen Stasi-Mitarbeiter in einem neuen Arbeitsumfeld zu integrieren. Das haben Runder Tisch und Bürgerkomitee durchaus als politische Aufgabe erkannt, aber bei der konkreten Umsetzung hapert es doch ganz erheblich. Die starken Ressentiments in der Bevölkerung lassen sich nur schwer abbauen. Zwar heißt es auf Montagsdemonstrationen immer wieder Stasi in die Produktion, doch in den eigenen Arbeitskollektiven will kaum einer ehemalige Stasi-Bedienstete haben. Selbst wo Betriebsdirektoren händeringend um Arbeitskräfte suchen, haben einige auf Anfrage signalisiert, die Kollegen wollten aber nicht mit ehemaligen Stasi-Mitarbeitern arbeiten. An einigen Punkten immerhin werden Experten gebraucht, so bei Personenschutz und Terrorismusbekämpfung. Die dafür zuständigen Personen sind jetzt in der Volkspolizei tätig. Eine zwangsläufig kritisch diskutierte Entscheidung, bei der sich die zuständigen Polizeidienststellen allerdings nicht leicht gemacht haben. Es gab mit Blick auf den notwendigen Personenschutz zur herannahenden Leipziger Messe keine vernünftige Alternative. Wir gehen ins Ausland. Der israelische Vizepremier und Chef der Arbeiterpartei Shimon Peres sieht wieder Chancen für den Frieden in der Ost. In Kairo traf er heute mit Staatspräsident Mubarak zusammen. Vor einer Stunde landete er wieder in Tel Aviv. Abgesprochen war seine Reise nicht und der Koalitionspartner und Premier Yitzhak Shamir sieht die Sache ganz anders. Am Telefon begrüße ich nun unseren Korrespondenten in Jerusalem, Peter Philipp. Peter, gibt es schon erste Reaktionen in Jerusalem und was hat Peres aus Kairo mitgebracht, was zu neuen Hoffnungen oder zu Kritik Anlass bietet? Also die Reaktion Reaktionen in Israel sind kritisch, besonders natürlich in den Reihen des Likud. Der Likud wirft Peres vor, er habe ohne Vollmacht der Regierung verhandelt in Kairo. Er habe sich hier Dinge angemaßt, die ihm nicht zugestanden seien als Finanzminister dieser Regierung. Vor allen Dingen aber, er habe die Grundlage, die politische Grundlage dieser Koalition verlassen. Er habe Vorschläge gemacht, die nicht übereinstimmten mit den Prinzipien dieser Regierung, auf die er ja auch vereidigt sei. Und sein Optimismus sei deswegen unbegründet, denn er habe Dinge dem ägyptischen Präsidenten erklärt, die keineswegs unterstützt würden von der Mehrheit der israelischen Regierung, auf jeden Fall nicht von den Ministern des Likud. Deswegen könne Peres nicht mit Recht sagen, dass man sich irgendeinem Durchbruch genähert habe. Und Peres selbst war still, er kam vor etwas über eine Stunde, Sie sagten es schon, zurück, er hat keine Pressekonferenz gegeben und auch führende Likud-Politiker halten sich in diesen Minuten noch zurück mit Äußerungen. Es wird erstmal ein klärendes Gespräch zwischen beiden Seiten geben müssen, aber es gilt als sicher, dass dieses Gespräch nicht in großer Freundschaft und Einträchtigkeit verlaufen wird. Inzwischen hat auch einer der engsten Mitarbeiter von Peres hier in der Knesset erklärt, Ziel seiner Partei sei es, die PLO zwar nicht in den Verhandlungsprozess zu bringen, aber sie doch so weit zu überzeugen, dass sie den Einwohnern der besetzten Gebiete grünes Licht gebe, sich am Friedensprozess zu beteiligen. Und auch das stößt natürlich auf heftige Kritik von Seiten des Likud, denn dort will man von der PLO überhaupt nichts hören. Sehen Sie denn eine Krise kommen oder gibt das wieder nur einen Sturm im Wasserglas? Sturm im Wasserglas ist vielleicht zu wenig, Krise etwas zu viel, aber es ist das ein weiterer Stein in diesem Gebäude, dass da eigentlich eine große Koalition und eine Koalition der nationalen Einheit sein sollte, ein Stein, der aber eher hier weggenommen wird und der langsam aber sicher dieses Gebäude der großen Koalition zum Einsturz bringen wird. Es kommen jetzt auch noch Stimmen aus Amerika dazu, wo es heißt, Peres sei wohl überoptimistisch, man sei nicht so weit, das wird der Likud weitlich ausnützen. Der Streit in Israel geht sicher weiter. Nach Moskau. Seit Wochen bemüht sich der Kreml, die ausfransenden Ränder seines Kolonialreiches zusammenzuhalten. Mit eiserner Gewalt und mit viel geduldigen Worten. Im Kaukasus jedoch gab es schon viele Tote. Nun ist eine hochrangige Delegation aus Moskau nach Baku gereist, um die dortige Führung der Nationalen Volksfront von der grünen Fahne des Propheten weg und auf den roten Weg zu bringen. Geleitet wird die Delegation von Jegor Ligatschow, dem Gegenspieler Gorbatschows im Politbüro. Zweifel sind jedoch angebracht, ob diese Mission zu einem Erfolg führt. Die Risse sind tief und der Hass gegen die Moskauer Zentralgewalt wächst. Hören Sie über die Lage im Kaukasus Hermann Krause. Die vor drei Tagen aufgenommenen Verhandlungen zwischen Vertretern Armeniens und Aserbaidschans an der Grenze zu Nachitschewan sind heute abgebrochen worden. In Jerewan wurde für den Abbruch allein die aserbaidschanische Seite verantwortlich gemacht. An den Gesprächen hatten die stellvertretenden Ministerpräsidenten der zwei verfeindeten Republiken und hochrangige Militärs teilgenommen. Wenig Erfreuliches gibt es auch aus Baku zu berichten. Am vierten Tag des Generalstreiks wird die Situation in der aserbaidschanischen Hauptstadt zunehmend schwieriger. Niemand arbeitet, Lebensmittel werden knapp, es gibt hin und wieder in den Geschäften jetzt schon kein Brot mehr zu kaufen, so beschrieb ein Informant aus Baku die Lage. Der öffentliche Nahverkehr ist, bis auf die Metro, eingestellt worden. Die Tankstellen haben kein Benzin, Privatautos verkehren so gut wie gar nicht. Das Militär hat sich mehr und mehr aus dem Stadtbild zurückgezogen und kontrolliert nur noch die Ausfahrtsstraßen und die wichtigen Kreuzungen. Auf dem Flughafen spielen sich tragische Szenen ab, Tausende warten in der Abflughalle. Ein großer Teil des vorwiegend russischen Personals der staatlichen Fluggesellschaft Aeroflot scheint die aserbaidschanische Republik verlassen zu haben. Nur noch wenige Flüge können deshalb abgefertigt werden, heißt es. Die Blockade des Hafens durch Transportschiffe ist seit heute Morgen aufgehoben. Dennoch drohen mehrere Kapitäne weiterhin damit, ihre Schiffe in die Luft zu sprengen, falls nicht die Sowjetarmee aus Baku abzieht. Politisch haben sich die Fronten ebenfalls weiter verhärtet. Das Zentralkomitee der aserbaidschanischen KPDSU hat den früheren Parteichef Vezirov, der am Wochenende abgelöst worden war, aus der Partei ausgeschlossen, da er für den Einmarsch der Truppen verantwortlich gemacht wird. Im sowjetischen Radio wurde heute erstmals erwähnt, dass der oberste Sowjet von Aserbaidschan damit gedroht hat, den Austritt der Republik aus der UdSSR zu beschließen, falls die Armee nicht abziehe. In Die SPD im Saarland glaubt eines genau zu wissen, dass sie im Land an der Saar viel populärer ist als im übrigen Bundesgebiet. Dennoch zieht Oskar Lafontaine alle Register seines Wahlkampfs. Siegessicher glaubt er, dass er das Ergebnis vom letzten Mal sogar noch über die 50%-Hürde drücken kann. Wolfgang Labun hat den SPD-Spitzenkandidaten im Saarland beobachtet. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle wohl heute Abend. Peter Maffays Frage ist völlig überflüssig. Und ob fühlen die mehreren tausend meist jungen Leute, die trotz ziemlich unsozialistischen Eintrittspreises von 18 Mark in die Saarlandhalle gekommen sind. Stimmen für Oskar steht über der Kulturtour durch unser Saarland, wie es die SPD im Vorgriff auf das erhoffte Wahlergebnis nennt. Zum Abschluss dieser Tournee in Saarbrücken treten saarländische und überregional bekannte Bands auf, zeigt Weltstar Ute Lemper, wenig Bein, aber viel Stimme, sorgt eine niederträchtige Regie für Ums Liebling Peter Maffay als singt, damit niemand nach Hause geht, bevor die Politiker geredet haben. Willy Brandt etwa ist erschienen, um die Weitsicht seines politischen Enkels zu loben. Denn der Oskar hatte schon etwas früher erkannt, dass wenn es keine Grenzen mehr gibt, wie jetzt in Deutschland, gibt es auch keine Flüchtlinge. Und wenn es keine Flüchtlinge gibt, braucht man auch keine besonderen Flüchtlingsgesetze, sondern da muss das auf andere Weise geregelt werden. Und nach dem Original die Parodie durch Thomas Freitag. Ich habe ja heute meinen Enkel mitgebracht. Und ich möchte gerne Oskar, du sollst nicht immer, Oskar, setz dich ja nicht, du sollst den Franz Steinkühler nicht immer in die Brennnesseln schubsen. Und tritt den Hermann Rappe nicht immer vor das Schienbein. Oskar, du setz dich jetzt sofort auf den Stuhl und stehst erst wieder auf, wenn die Partei dich ruft. Aber der kommt schon, bevor der Kabarettist fertig ist und tritt, dunkel gewandet, aber mit offenem Kragen ans Mikrofon. Kurz, schmucklos und einprägsam, wie die Texte der Rockmusik davor und danach, ist auch Lafontaines Rede, die klar macht, worin sich der Politprofi vom Rest unterscheidet. Oskar Lafontaine etwa zur Rettung des Saarstahlkonzerns einerseits und andererseits zur hohen Arbeitslosigkeit im Saarland und zur ungewissen Zukunft der Saarkohle. Erstens, bei uns an der Saar sinkt die Arbeitslosigkeit schneller als im Bund. Darauf können wir alle stolz sein. So soll es weitergehen in den nächsten Jahren. Zweitens, wir haben die Stahlindustrie an der Saar saniert. Das war wichtig für unser Land. Es konnte nicht so weitergehen, dass immer mehr Arbeitsplätze verloren gingen und immer größere Defizite entstanden. Und drittens, ich rufe hier alle auf, solidarisch zu sein in den nächsten Jahren mit unseren Bergleuten an der Saar. Wir reklamieren den Platz unserer Kohle in der deutschen Energieversorgung. Und wir sagen, es dürfen nicht immer nur Gruben geschlossen werden. Es müssen endlich auch einmal Kernkraftwerke stillgelegt werden. Die SPD an der Saar setzt im Wahlkampf voll auf die Identität von Land und Partei und von Partei und Lafontaine. Unser Saarland gewinnt, SPD lautet der Slogan auf den Plakaten. Auf den Aufklebern steht schlicht Oskar. Und der politische Hauptgegner in Gestalt von Klaus Töpfer, Bundesumweltminister und CDU-Spitzenkandidat, wird von Lafontaine nicht einmal namentlich erwähnt. Ich sage als saarländischer Ministerpräsident, Lobbyisten der Kernenergie haben bei uns an der Saar nun wirklich nichts verloren. Seit 5 Jahren regiert die SPD unter Lafontaine im Saarland zwar mit absoluter Mehrheit, aber nur einem einzigen Landtagsmandat Vorsprung. 49,2% der abgegebenen Stimmen erhielt die SPD beim letzten Mal. Sie wollen erst einmal wiedergewonnen sein, denn inzwischen könnten die Republikaner auch der SPD schaden. Und ich appelliere auch an die jungen Menschen, nicht der Verlockung rechtsradikaler Parteien zu erliegen. Wenn ich etwas wirklich erbitte, dann das, dass die Reps nicht im Landtag des Saarlandes vertreten sind. Lafontaines programmatische Aussagen bewegen sich fast ausschließlich auf bundespolitischer Ebene. Die Bundesregierung möge durch verringerte Rüstungsausgaben Signale in einem veränderten Europa setzen, die Modernisierung der NATO-Kurzstreckenraketen ablehnen und militärische Tiefflüge stoppen. Viel Beifall erhält er für seine Forderungen an Bonn zum Aus- und Übersiedlerproblem. Ändert endlich die sozialen Bedingungen und erkennt, erkennt, dass wir jede Mark, die wir jetzt in die Hand nehmen, nicht hier ausgeben dürfen, um die Menschen zu uns zu locken, sondern in der DDR und in den Ländern Osteuropas, um ihnen das Bleiben dort zu ermöglichen und den Wiederaufbau. Ganz andere Töne als vor der Zielgruppe Jungwerder schlägt Lafontaine dann anderntags auf dem Marktplatz von St. Ingbert an. Hier wird er volkstümlich. Säuselt er in der Geheimsprache des Saarlandes mit Marktfrauen und Rentnern, dringt er auch schon einmal unangemeldet in die Räume der Sparkasse ein, deren Mitarbeiter ihn vom Fenster aus gegrüßt hatten. Pausenlos klickt die Sofortbildkamera seines Referenten. Wer sich dem Landesvater nähert, wird mit ihm abgelichtet und erhält sofort das frisch signierte Erinnerungsstück. So, bitteschön. Vielen Dank. Ein Foto schön. Und Sie? Bildchen. Sind Sie auch von Dingbad? Ja, ja. Sind Sie Passion? Ich bin ein Passion. Wo haben Sie das früher geschafft? Verweigern. Ah. Geduldig hört er sich Klagen der Bürger an, verbindlich versucht er, Kompliziertes zu erklären. Der öffentliche Dienst ist der Erste, der wieder einen Zuschuss bekommt. Ja, ja. Da hätte ich eigentlich geglaubt, dass Sie da mehr durchgreifen würden. Es geht nicht so sehr darum, den gesamten öffentlichen Dienst generell zurückzufahren. Es gibt Gruppen, wo man wirklich was tun muss. Also etwa die Pflegeberufe sind sehr anstrengend. Ich wollte ja eben nur insgesamt dazu beitragen, dass man nicht immer nur prozentual erhöht. Dann heißt eben, die Hochverdiener, zu denen ich gehöre, die kriegen 200 Mark. Ja. Und die kleine Schwester, die kriegt dann 30 Mark oder so. Und das ist ja nicht das. Ja. Lafontaine schwimmt hier auf einer Welle der Popularität und scheint dennoch mit etwas gemischten Gefühlen auf den Wahltag zu blicken. Sein Tipp für das SPD-Ergebnis: Das ist schwer, Prophet zu spielen. Ich möchte die absolute Mehrheit verteidigen. Und wählen die Saarländer am kommenden Sonntag gar den nächsten Kanzlerkandidaten der SPD? Ja, Sie wissen, das ist nun schon 100-mal oder 1000-mal gefragt worden. Zunächst mal möchten wir am Sonntag die Wahlen gewinnen. Insoweit wird darüber entschieden, wenn wir die Wahlen kräftig verlieren, ist das Thema zu Ende. Und dennoch, am Sonntag wird vermutlich mehr entschieden als die Zusammensetzung des nächsten Landtages in Saarbrücken. Zur Wahl steht auch ein neuer Kurs der SPD, dessen Programmatik Lafontaine in den vergangenen Jahren ja entscheidend mitgestaltet hat. Deshalb sein Appell an die Wähler. Geben Sie ein Signal für unser Land, für das Saarland. Geben Sie aber auch ein Signal für die ganze Bundesrepublik. Die Zukunft gehört dem Umweltschutz, gehört dem Frieden und gehört der sozialen Gerechtigkeit. In diesem Sinne, Glück auf! Notgedrungen hat der sowjetische Partei- und Staatschef Gorbatschow den Einsatz von Truppen in den kaukasischen Unruheprovinzen Armenien und Aserbaidschan befohlen. Er sieht sich gezwungen, die Macht der Moskauer Zentrale zu demonstrieren, um einen Zerfall des Sowjetreiches zu verhindern. Die Machtprobe hat der große Reformer im Kreml noch längst nicht gewonnen. Trotz der Intervention von Armeeeinheiten gehen die Kämpfe zwischen Aserbaidschanern und Armeniern weiter und es wächst sogar der Widerstand der Nationalisten in diesen Kaukasusrepubliken gegen die kommunistische Partei und die russische Vorherrschaft. Dieser Nationalitätenstreit gefährdet nun auch die Position von Gorbatschow. Im Zentralkomitee der KPDSU, das am 5. Februar zusammentreten soll, formieren sich bereits die Gegner Gorbatschows. Dazu Hermann Krause aus Moskau. Kaum war Michail Gorbatschow von seiner schwierigen Mission aus Litauen nach Moskau zurückgekehrt, wurde er mit einem weiteren aussichtslosen Problem konfrontiert. Dem Nationalitätenkonflikt im Kaukasus. An Armeniern wurden Pogrome verübt, die Situation in Baku war nicht mehr berechenbar. Wenige Tage vorher hatten Aserbaidschaner in Nachitschewan die Grenze zum Iran hindurchbrochen und die Wiedervereinigung verlangt. Aserbaidschan, eine Republik, geriet außer Kontrolle der Sowjetmacht. Der Entschluss zu einer militärischen Aktion ist Michail Gorbatschow, dem Abrüstungs- und Entspannungspolitiker, sicherlich nicht leicht gefallen. Doch statt eine strategisch durchdachte Konzeption basierend auf Erfahrungen auszuarbeiten, suchte das Militär eine Lösung, die von Anfang an wenig Aussichten auf Erfolg versprach. In Baku fuhren Panzer ein, Soldaten besetzten die strategisch wichtigen Punkte, Moskau demonstrierte Härte, mit der Absicht, Aserbaidschan zur Raison zu rufen. Erreicht aber wurde das Gegenteil. 93 Menschen starben bisher, die Aserbaidschaner gingen auf Konfrontationskurs. Der oberste Sowjet in Baku hat den Einmarsch verurteilt und angedroht, den Austritt aus der Union zu beschließen. Wenn dies geschehen sollte, dann wäre die sowjetische Armee in der Tat eine Besatzungsarmee. Wirtschaftlich schwächt Aserbaidschan durch den jetzt seit 5 Tagen andauernden Generalstreik nicht nur sich selbst und Armenien, sondern die gesamte Union. Die Zentrale in Moskau muss hilflos mit ansehen, wie die Lage immer bedrohlicher wird. Dabei wird auch Grundsätzliches deutlich. Bisher ist es Gorbatschow nicht gelungen, auch nur ein Nationalitätenproblem in der Sowjetunion annähernd zu lösen. Weder Armenier noch Aserbaidschaner, weder Litauer noch Letten stehen hinter Gorbatschow. Die Republiken sind enttäuscht von einem Mann, der es nicht vermag, die Perestroika in die Praxis umzusetzen. Die Bilanz zu Beginn seiner fünften Jahresperiode fällt düster aus. Akuter Versorgungsmangel, Korruption, steigende Kriminalität, blutige Nationalitätenkonflikte. Eine gewisse Stabilität herrscht lediglich im russischen Kernland, in der Zentrale also. Dies allein berechtigt zu der Hoffnung, dass Gorbatschow das anstehende ZK-Plenum und den Parteitag politisch überleben wird. Eine Alternative zu ihm ist nicht in Sicht, weder inhaltlich noch personell. Dennoch besteht die Gefahr, dass seine Gegner von rechts die neue Schwäche des Präsidenten nutzen, um sich gegen ihn zu formieren. Der Konflikt im Kaukasus wird weitreichende Folgen haben. Jetzt müssen auch die anderen Nationalitäten in Baku fürchten, von Fanatikern verfolgt zu werden. Wo die Blutrache herrscht, haben Panzer wenig Wirkung. Die Präsidentin von Aserbaidschan, Kaforova, hat deutlich gemacht, dass in Moskau, nicht in Baku, die Entscheidung für den Einmarsch getroffen wurde. Also wird auch Gorbatschow die Verantwortung zugeschoben. Aserbaidschan ist nicht Panama. Der Versuch einer militärischen Lösung im Kaukasus erweist sich in diesen Tagen als untauglich. Bei den Sozialdemokraten wird allgemein bedauert, dass Herbert Wehner, der sich so sehr um eine Verständigung zwischen den beiden deutschen Staaten bemüht hatte, eine mögliche Vereinigung nicht mehr miterleben kann. Der große alte Mann der SPD war am vergangenen Freitag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. Schon vorgestern war er auf dem Godesberger Burgfriedhof im engsten Freundeskreis bestattet worden. Heute Vormittag nahm in der Bonner Beethovenhalle die Politprominenz mit einem Staatsakt Abschied von dem langjährigen SPD-Fraktionsvorsitzenden. Aus Bonn berichtet Hans Linketscher. Rund 2000 Gäste nahmen in einer Trauerfeier Abschied von Herbert Wehner, der wie nur wenige Politiker die Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik geprägt hat. Wehner, der Mann, der den Niedergang der SED schon vor 20 Jahren voraussagte, hat jetzt nicht mehr mit Bewusstsein miterleben können, welche Umwälzungen im deutsch-deutschen Verhältnis stattgefunden haben. Dabei auf den stellvertretenden sowjetischen Außenminister Abramow beruft. Belgiens Verteidigungsminister Gicon plant, die in der Bundesrepublik stationierten Truppen abzuziehen. Das sind immerhin 25.000 Mann. Sie spielen eine Rolle bei der sogenannten Vorwärtsverteidigung. Mit dieser Ankündigung ist genau das eingetreten, was NATO-Experten seit Monaten befürchten. Ein publikumswirksamer Wettlauf um die schnellste Abrüstung. Aus Brüssel, Irmtraut Richardson. Minister Kohn beauftragte den Generalstab der belgischen Armee, entsprechende Pläne jetzt auszuarbeiten. Diese müssen dann von der gesamten Regierung abgesegnet werden, bevor ein offizieller Beschluss gefällt wird. Guy Combe will nach eigenen Worten mit einer solchen Maßnahme ein politisches Signal setzen. Es sei in diesen Zeiten, so sagte er heute in einem Interview, da sich die Bundesrepublik und die DDR einander nähern, nicht mehr notwendig, gerade auf bundesdeutschem Territorium die derzeitige Truppenstärke aufrechtzuerhalten. Es sind jedoch nicht nur außen- und sicherheitspolitische Überlegungen, die Guy Combe dazu bewegen, über einen Abzug der Belgier aus der Bundesrepublik laut nachzudenken. Das Geld spielt ebenfalls eine große Rolle. In Belgien herrscht chronische Ebbe im Haushalt und Guy Combe hat ausgerechnet, dass die Stationierung der Belgier mit ihren Familien an 17 Orten Nordrhein-Westfalens und 2 Ortschaften in Hessen den Staat pro Jahr allein 120 Millionen Mark kostet. Dieses Geld soll gespart werden. Die NATO hat heute nicht offiziell auf die Äußerung des Verteidigungsministers des Bündnispartners Belgien reagiert. Es wurde jedoch in einer kurzen Stellungnahme mit Nachdruck darauf verwiesen, dass sich alle Bündnispartner darauf geeinigt hätten, vor Ablauf der derzeitigen Wiener Verhandlungen zwischen NATO und Warschauer Pakt über eine Reduzierung der Streitkräfte in Europa nicht einseitig die eigenen nationalen Truppen abzubauen. Václav Havel besucht Polen. Der neue tschechoslowakische Staatspräsident hat in der polnischen Regierung und in der Parlamentsfraktion der Solidarität noch viele persönliche Freunde aus der Zeit, als die Bürgerrechtsbewegung in seiner Heimat noch verfolgt wurde. Aus Warschau berichtet Reinhold Vetter. Am Nachmittag sprach der tschechoslowakische Staatspräsident vor der aus Sejm und Senat bestehenden polnischen Nationalversammlung. Havel sagte unter anderem, nun eröffne sich die Perspektive einer echten Freundschaft zwischen beiden Völkern. Es komme darauf an, die Politik beider Staaten zu koordinieren, um Anschluss an Europa zu finden. Dies gelte auch für Ungarn. Allerdings sei noch nicht absehbar, welche institutionellen Formen diese Koordinierung annehmen werde. Der Präsident betonte weiter, man wolle ein Europa souveräner Staaten, die freundschaftlich miteinander umgingen. Ein Europa, das nicht in Blöcke geteilt sei, das nicht den Schutz der Großmächte suche, weil es sich selbst verteidigen könne. Die Staaten Europas müssten ein eigenes Sicherheitssystem aufbauen. Der polnische Staatspräsident Wojciech Jaruzelski hatte in seiner Rede betont, die gemeinsame Grenze müsse offen sein für den Kontakt zwischen den Menschen, für den Austausch von Ideen, Waren und Dienstleistungen. Am Vormittag hatte Havel vor allem Gespräche mit Jaruzelski und Premier Tadeusz Mazowiecki geführt. Bei den Unterredungen ging es unter anderem um den Bau einer Kokerei im tschechoslowakischen Grenzgebiet von Stonava, den Polen aus Umweltschutzgründen mehrfach kritisiert hatte. Warschau drängt weiterhin auf eine Entschädigungsvereinbarung wegen mehrmaliger Verschmutzung der Oder durch Industriebetriebe im Nachbarland. Die polnische Regierung bemüht sich außerdem um eine Lockerung der Vorschriften für den Touristenverkehr. Liberaler Aufbruch in die 90er Jahre. Nach den Grünen Anfang der Woche haben heute auch die Freien Demokraten ihr Programm für die Bundestagswahlen Ende des Jahres vorgestellt. Sein Inhalt: mehr persönliche Freiheit und weniger Staat. Nach dem Scheitern des jüngsten Kongresses der Kommunisten Jugoslawiens droht die Spaltung des Vielvölkerstaates, der im Vergleich zu anderen ost- und südosteuropäischen Ländern an einem Reformrückstand leidet. Die Gegensätze zwischen den verschiedenen Teilrepubliken der Jugoslawischen Föderation sind nach dem Bruch des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens kaum zu überbrücken. Der am vergangenen Wochenende ursprünglich bis Montag anberaumte außerordentliche 14. Kongress des BKJ eskalierte zu einem Offenbarungseid. Er wurde vorgestern zwar bis auf Weiteres vertagt, aber es ist unwahrscheinlich, dass Jugoslawiens Kommunisten noch einmal eine solche Vollversammlung überhaupt wünschen und zustande bringen. Um den Weg zu ermessen, den das Jugoslawien nach Tito gegangen ist, kann es angezeigt sein, 3 Jahrzehnte zurückzugehen. Nichts, was geschaffen ist, darf für uns so heilig sein, dass es nicht überholt werden könnte, um Platz zu schaffen für etwas, das noch fortschrittlicher, noch freier, noch menschlicher ist. Erinnerungen an den 8. Parteitag des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens im April 1958. Die Delegierten verabschiedeten damals ihr neues Parteiprogramm, das auch den Grundsatz der Offenheit für permanente Veränderung des Bestehenden enthält. Die Kommunistische Partei Jugoslawiens ist stark, einig, souverän. Unangefochten in ihrer gesellschaftlichen und politischen Führungsrolle, die sie sich im antifaschistischen Volksbefreiungskrieg ohne sowjetischen Beistand erkämpft und in einem Jahrzehnt des autonomen Aufbaus des Sozialismus in Jugoslawien gegen Stalin erarbeitet hat. 32 Jahre später erscheint dieser programmatische Grundsatz ausgehöhlt, ja, beinahe als eine Farce. Ein Wir-Bewusstsein besteht unter den jugoslawischen Kommunisten ebenso wenig wie ein gemeinsames Bewusstsein davon, was heute noch fortschrittlicher, noch freier, noch menschlicher als das Bestehende sei. Was ist in Jugoslawien geschehen? Wie konnte es zu dieser Auseinanderentwicklung kommen? Ist das sozialistische Gesellschaftssystem am Ende? Oder was ist da am Ende? Womöglich die Jugoslawische Föderation? Der Sozialismus? Nach dem Parteitag ergibt sich folgende Lage. Die Partei ist in 2 unversöhnliche Lager gespalten. Auf der einen Seite stehen die Serben, gestützt von den KP-Vertretern ihrer 2 autonomen Provinzen Kosovo und Vojvodina und von Montenegro. Die Gegnerseite führen die Slowenen an, hinter denen sich eng die Kroaten und mehr die Bosnier, Herzegowina und Mazedonier stellen. Fast nichts, was dieser Sonderparteitag an Aufbruch zu neuen Ufern des demokratischen Sozialismus festschreiben sollte für die Zukunft, fand Mehrheiten. Spätestens durch den Auszug der slowenischen Delegation aus dem Kongress, die sich in praktisch all ihren Liberalisierungs-, Demokratisierungs- und Humanisierungsvorschlägen niedergestimmt sah, wurde eine der Grundfesten einer jeden marxistisch-leninistischen Partei ad absurdum geführt. Der demokratische Zentralismus. Er sollte abgeschafft werden, ebenso wie das Parteimonopol. Selbst ohne dass es zu verbindlichen Abstimmungsergebnissen unter anderem darüber überhaupt gekommen ist, hat zumindest ein Flügel der Partei bewiesen, dass der demokratische Zentralismus nicht mehr greift. Es sind längst nicht mehr Marx und Lenin, die den jugoslawischen Kommunisten den Weg weisen. Es sind handfeste nationale Interessen, wirtschaftliche Interessen, aber auch die leidenschaftlich demonstrierte Identifizierung einerseits mit der mitteleuropäischen Kultur, andererseits mit der slawischen, balkanischen, serbischen, albanischen, byzantinischen Option. Die Systemfrage stellt sich für Jugoslawien zwingender noch als für die anderen Staaten in Ost- und Südosteuropa, die, Beispiel DDR, Polen und Ungarn, offen für eine Konvergenz der Systeme eintreten. Und das heißt nicht weniger als die Anerkennung des Vorrangs bürgerlich-demokratischer, marktwirtschaftlichen Werte vor kommunistischen, zentralistischen und planwirtschaftlichen. Durch den Bruch mit Stalin und der Kommunistischen Internationale 1948 war die jugoslawische Kommunistische Partei beim Aufbau des Sozialismus erstmal ganz auf sich allein gestellt. Das unterscheidet sie von ihren Bruderparteien in der DDR, Polen und Ungarn. In der Entwicklung ihrer theoretischen Begründung und Rechtfertigung für ihr revisionistisches Vorgehen gegenüber Moskau setzte die KPJ, die sich seit 1952 Bund der Kommunisten Jugoslawiens nannte, gerade auf marxistische Dogmen. Man kennt sie zur Genüge. Das Absterben des Staates durch die Errichtung eines Selbstverwaltungssystems, Gleichberechtigung, Vorrang der Interessen der Arbeiterklasse vor nationalen Interessen und so weiter. Ihr Chefideologe, der Slowene Edvard Kardeli, prägte in den 70er Jahren den Begriff des Pluralismus der Selbstverwaltungsinteressen als einer neuen Form des demokratischen politischen Systems. Mit der Verfassungsreform von 1974, die besonders die Kompetenzen der 6 Teilrepubliken und 2 autonomer Provinzen stärkte, und der Verabschiedung des Gesetzes über die Vereinigte Arbeit im Jahre 1976, schienen die normativen Voraussetzungen für eine Festigung sowohl der sozialistischen Produktionsbeziehungen als auch der föderativen Demokratie gegeben zu sein. Aber sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Entwicklung und das Verhältnis der Nationalitäten zueinander weisen in den 80er Jahren einen rasanten Abwärtstrend auf. Sozialismus? Der revolutionäre Schwung, mit dem die Generation der kommunistischen Partisanen den Aufbau einer sozialistischen Selbstverwaltung zunächst mit Erfolg stimulierte, ist mit ihnen vergreist und ausgestorben. Das historische Verdienst, mit dem die Partei der Revolution ihren ideologischen und politischen Führungsanspruch legitimieren konnte, bleibt unbestritten. Aber die real existierenden Bedürfnisse und Interessen der jugoslawischen Bevölkerung weisen nicht nur in verschiedene, zum Teil entgegengesetzte Richtungen, sie weisen über die Partei hinaus oder an ihr vorbei, auch über den Sozialismus hinaus. Genauer, sie weichen dahinter zurück. Peter Bekes, ein führender slowenischer KP-Funktionär, umreißt dazu, zu den viel zitierten revolutionären Errungenschaften, den Standpunkt seiner Partei. Aktuell vor wenigen Tagen, bevor seine Delegation den Kongress verließ. Ich muss offen sagen, dass dies nicht genug ist, uns zufriedenzustellen. Wir waren erfolgreich mit einer Partei, die vor 40 Jahren die erste war, die es wagte, den Konflikt mit dem Stalinismus aufzunehmen. Seither haben wir viele, viele Worte gehört und nichts wurde getan. Was wir brauchen und was wir wünschen, sind klare Vereinbarungen, klare Verpflichtungen, um diese Lethargie der Worte zu überwinden und dass die jugoslawische kommunistische Partei eine demokratische Institution wird und der stärkste Motor der sozialen Reform. Das klingt noch sehr unklar, ist noch keine Antwort darauf, was denn alles schiefgelaufen sei oder auch, was denn bestehen bleiben könne. Peter Bekes. Ich will ein Beispiel geben für das, was für uns unannehmbar ist. Wir glauben daran, dass wenn man internationale Standards der Menschenrechte akzeptiert, dass man dann auch dafür Stimmen und Forderungen unterstützen muss, wenn es gilt, außergewöhnliche Zustände abzuschaffen, wie sie zum Beispiel zurzeit im Kosovo herrschen. Das bedeutet letztlich im Klartext, für die Abschaffung einer kriminellen Gesetzgebung einzutreten, also für all die Menschen, die verfolgt werden aufgrund politischer Vergehen. De facto müsste die Rede- und Versammlungsfreiheit gewährt werden. Desgleichen müssen wir uns sanieren von den Folgen der sogenannten Differenzierung unter dem geltenden Gesetz, insofern als etliche Menschen, die als politisch unzuverlässig eingestuft werden, als erstes ihren Status innerhalb des Bundes der Kommunisten verloren haben und später ihren Arbeitsplatz. Mit anderen Worten, einen bloßes Lippenbekenntnis zu den Menschenrechten ist nicht genug. Man muss in der Praxis seine Bereitschaft beweisen, diese grundsätzlichen Kategorien zu verteidigen, die in Wirklichkeit also nur durch konkrete Taten übertragen werden können. Wir tun dies, weil wir aufrichtig an die Werte der Demokratie glauben, ohne die der Sozialismus keinen Wert hat. Wir glauben ebenfalls, dass nur demokratisch gewählte Exekutivorgane der Republik das Land aus der gegenwärtigen Krise herausführen kann. Wir wollen die jugoslawische Krise kurz in deren Entwicklung darstellen, veranschaulicht an den aktuellen Ereignissen der letzten Monate. Das liest sich so. November, Dezember 1989. Nach Säuberungen und der linientreuen Gleichschaltung in Partei, Medien, Schulen und Hochschulen Serbiens und des Kosovo sowie weitgehender Zurücknahme von Mitspracherechten der dort lebenden albanischen Bevölkerungsmehrheit verhängt Serbien einen Wirtschaftsboykott gegen Slowenien. Zunehmend agitieren Serben auch gegen Kroatien. Wehren Sie den Slowenen wegen deren nationalen und parteilichen Autonomiebestrebungen anti-jugoslawische und anti-serbische Konterrevolution unterstellen, sehen Sie die in Kroatien lebende serbische Minderheit diskriminiert. Trotz des Widerstands von Staatspräsidium und Zentralkomitee der Partei ändert Slowenien seine Republikverfassung. Neben dem Recht auf Loslösung von der jugoslawischen Föderation und auf freie Bindung auch mit anderen Staaten garantiert sie auch Bestimmungen zur Gleichberechtigung der Eigentumsformen und das Recht auf freie politische Vereinigung und Wahlen. Der bisherige kommunistische Jugendverband Sloweniens beschließt eine radikale Trennung von der slowenischen Mutterpartei. Er will bei den Wahlen in Slowenien im kommenden April als eigenständige Partei antreten. Unter anderem setzt sich diese Organisation für die stufenweise Abschaffung des gesellschaftlichen Eigentums, die Einführung einer eigenen slowenischen Währung, der Lipa, sowie, Zitat, den endgültigen Abschied von den Mysterien der titoistisch-kommunistischen Arbeiterselbstverwaltung ein. Herbst 1989. Die Inflationsrate beträgt mehr als 2000%. Die Auslandsverschuldung beläuft sich auf rund 20 Milliarden Dollar. Gegenüber den 6 bis 7 Millionen Beschäftigten nennen jugoslawische Medien eine Rate von 17 bis 20% Arbeitslosen. Der Bund der Kommunisten zieht die Bilanz von 100.000 Parteiaustritten in diesem Jahr. In den vergangenen 7 Jahren waren es 600.000. Die Bundesregierung in Belgrad unter Ministerpräsident Markovic sucht mit einem radikalen Kraftakt in Gestalt einer Wirtschaftsreform Jugoslawiens Krise einzudämmen. Sie beschließt die Einführung eines Geld- und Kapitalmarktes. Bis Ende des Jahres 1989 müssen die jugoslawischen Geschäftsbanken in Aktiengesellschaften umgegründet werden. Eine besondere Bedeutung wird dies im Zusammenhang mit der Sanierung unrentabler, vergesellschafteter Betriebe haben. Für 1990 wird die Eröffnung erster Börsen vorbereitet. Die Nationalbank bekommt durch ein neues Gesetz deutlich erweiterte Möglichkeiten zur Regulierung des Geldumlaufs. Weitere einschneidende Reformvorschläge sind der freie Warenverkehr und der freie Austausch von Dienstleistungen. Was bisher einem ausländischen Zaungast eher undurchsichtig erschien, die Gliederung von Betrieben in mehrstufige Organisationen der Vereinigten Arbeit, dieses grundlegende Strukturelement der Selbstverwaltung, gibt es nicht mehr. Die Unternehmen sind wieder straffer, professioneller organisiert, sprich polarisiert zwischen Arbeitskräften und Management. Jahresbeginn 1990. Die von der jugoslawischen Bundesregierung durchgesetzte Währungsreform markiert erste Spuren einer positiven Entwicklung. Ministerpräsident Markovic strich kurzerhand 4 Nullen, machte also aus 10.000 alten Dinaren einen neuen Dinar. Dieser ist nunmehr im Verhältnis 1:7 an die deutsche Mark gebunden. Die Inflation ist jetzt bereits drastisch gebremst auf eine zweistellige Zahl. Einige Waren sind sogar deutlich billiger geworden. Fraglich ist nur, ob die Regierung imstande sein wird, den von ihr bis zum Sommer angeordneten Lohnstopp durchzuhalten. In Kroatien kam es aufgrund dessen bereits zu den ersten Streiks. Belgrad, Sarajevo am letzten Sonntag. Während die mehr als 1600 kommunistischen Kongressdelegierten in Belgrad in heftigen Kontroversen Überlebensstrategien ihrer Partei entwickeln, versammelt sich Jugoslawiens Opposition auf einem ersten bundesweiten Treffen, und zwar in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, geografisch mitten zwischen den zwei ideologisch gespaltenen Lagern gelegen. Während kroatische und slowenische Vorschläge im Belgrader Kongresszentrum sogar so weit gingen, den Bund der Kommunisten aufzulösen, in eine unabhängige marxistisch-leninistische und eine sozialdemokratische oder sozialistische Partei zu spalten, oder 8 autonome kommunistische Bünde entsprechend der föderativen Ordnung zu gründen, tasten sich die Vertreter von mehr als 20 oppositionellen Vereinigungen in Sarajevo erst einmal vorsichtig auf ihre politischen Ziele ab. Die Slowenen und Kroaten weisen stärkere professionelle politische Konturen auf. Es gibt verschiedene